Der Flug zum Elfenbeinturm. Jener Augenblick, in dem Atreo durch das düstere Stadttor von Spukstadt getreten war und seine Wanderung durch die krummen Gassen begonnen hatte, die dann so verhängnisvoll in jenem schmutzigen Hinterhof enden sollte, hatte dem weißen Glücksdrachen Fuchur eine höchst erstaunliche Entdeckung beschert. Immer noch auf der unermüdlichen Suche nach seinem Freund war er sehr hoch in die Wolken aufgestiegen und hielt Umschau. Nach allen Seiten hin dehnte sich das Meer, das sich nur langsam beruhigte nach dem gewaltigen Sturm. Und plötzlich sah Fuchur einen goldenen Lichtstrahl, der in gleichmäßigen Abständen aufblinkte. So schnell er konnte, näherte Fuchur sich der Stelle, und als er schließlich über ihr schwebte, überlegte er nicht lang. Er schoss hoch in die Luft hinauf, dann drehte er sich mit dem Kopf nach unten und ließ sich in die Tiefe stürzen. Mit einem gewaltigen Platsch tauchte er ins Meer. Und nun sah er die Lichtquelle zum Greifen nahe. Es war Aurin, der Glanz. Das Amulett war mit der Kette an einem Korallenast hängen geblieben. Fuchur machte es los, legte sich die Kette um den Hals und schoss wieder hinauf in den Himmel. Er flog mit großer Geschwindigkeit in eine ganz bestimmte Richtung. Ein mächtiger Wille lenkte ihn nun, und dieser Wille ging von Aurin aus. Atreo hatte längst schon alle Versuche aufgegeben, sich aus dem stählernen Schraubstock des Wolfsgebisses zu befreien. Er rief nach der kindlichen Kaiserin, aber vergebens. Er konnte ihr nichts mehr erklären. Er war kein Jäger geworden, er war kein Bote mehr, er war niemand. Atreo hatte sich ergeben. Das Nichts musste nun schon sehr nahe sein. Atreo fühlte wieder diesen schrecklichen Sog, der wie ein Schwindelgefühl war. Er richtete sich auf und zerrte stöhnend an seinem Bein. Aber die Zähne ließen ihn nicht los. Und in diesem Fall war es sein Glück, denn hätten Gmorks Zähne ihn nicht festgehalten, wäre Fuchur trotz allem zu spät gekommen. So aber hörte Atreo plötzlich des Glücksdrachen bronzene Stimme über sich. »Atreo, bist du hier?« »Hier bin ich, Fuchur! Fuchur, hilf mir! Ich bin hier!« Atreo schrie und schrie, und der Glücksdrache antwortete. Und schließlich hatte der da oben den dort unten erspäht. Fuchur landete neben seinem Herrn. »Komm!« »Setz dich auf meinen Rücken. Wir haben keine Zeit zu verlieren.« Doch Atreo schüttelte nur den Kopf. Nun erst sah Fuchur, dass Atreos Bein im Rachen des Werwolfs steckte. »Das werden wir gleich haben. Mach dir keine Sorgen.« Er griff mit beiden Pranken zu und versuchte, das Gebiss Gmorks aufzubrechen. Doch die Zähne wichen um keinen Millimeter auseinander. Aber Glücksdrachen haben Glück, und mit ihnen auch die, denen sie gut sind. Als Fuchur nämlich erschöpft innehielt und sich über Gmorks Kopf beugte, um in der Dunkelheit besser zu sehen, was man tun könnte, geschah es, dass das Amulett der kindlichen Kaiserin, das an der Kette um Fuchurs Hals hing, sich auf die Stirn des toten Werwolfs legte. Und im gleichen Augenblick öffnete sich das Gebiss und gab Atreus Bein frei. »Hey, hast du das gesehen?« Atreo antwortete nicht. »Was ist los? Wo bist du, Atreo?« Er tastete in der Finsternis nach seinem Freund, aber der war nicht mehr da. Und während er versuchte, mit seinen rotglühenden Augen das nächtliche Dunkel zu durchdringen, begann er selbst zu fühlen, was Atreo von ihm fortgerissen hatte, kaum dass er frei war. Das immer näher kommende Nichts. Aber Aurin schützte ihn vor dem Sog.